Sofa, Flughäfen, Brian Eno und The Black Dog. Mein liebstes Möbelstück ist das Sofa. Während man im Bett in aller Regel liegt und Stühle ausschließlich zum Sitzen nutzt, ist mit dem Sofa beides möglich. Sitzen und liegen. Wer freilich einen Großteil seiner Zeit auf dem Sofa verbringt, muss mit Spott rechnen. Sofakartoffel etwa ist ein gängiger Begriff für solche, die überwiegend dort angetroffen werden, auf dem Sofa eben. Manchmal rufen Leute an und erkundigen sich, was ich gerade so treibe. Ich grabe gerade den Garten um, sage ich dann. Oder ich räume die Wohnung auf, ich höre Musik, ich verschiebe einen Schrank. All das gebe ich vor, gerade zu tun. In Wahrheit aber liege ich auf dem Sofa. Ich greife in eine Schale, in der ich Schokolade vermute, schaue in die Glotze, erwische irgendetwas zwischen Ölpest und Messerstecherei. Beides ist nicht sonderlich schön, aber mir geht es gut. So gut, dass ich gelegentlich darüber einschlafe. Wenn dann überraschend Besuch kommt, sind mir Hohn und Spott sicher. Sopi hat mich zuletzt noch jemand genannt, eine Kombination aus Sofa und Opi. Dann fiel irgendein Spruch über Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Sofa. Und dann Gelächter. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich richtete mich kerzengerade auf und erhob mich. Unter Schmerzen, zugegeben, der Rücken. Dann ging ich ans Plattenregal rechts, zog ein Album der alten Kings heraus und zusätzlich eins der Kooks. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Sofa. Ihr dämliches Grinsen, da war ich mir sicher, würde den Umherstehenden schnell vergehen. Thank you. your life, I don't like you. Me and my girl are going out for summer, and I will do my best just to get underdressed. I'll get you out if I can, on the other side of my sofa. I want you coming over, on the other side of my sofa. I want you coming over. The city heated up. It got blurry cause I'd had enough. And he tried to sink your soul, but didn't realize you keep it in a different hole. Oh, you come on over, on the side of my sofa. Oh, you come on over. So here he comes, oh my. A loaded gun, I don't know if he wants my soul or my cash flow. I suppose I don't know. So here he comes, I'm out with a loaded gun. I don't know if he wants my girl's heart or her purse. I suppose I don't know. I suppose I don't know. Sofa, Flughäfen, Brian Eno und The Black Dog. Ja, mein liebstes Möbelstück ist das Sofa. Es hat so manchen Abend gegeben, an dem ich mich eigentlich irgendwann von ihm hätte erheben müssen, um irgendeinen Club anzusteuern, einen Live-Schuppen. Es kann durchaus sein, dass ich mich dann kurzzeitig auch einmal aufgerichtet habe, hinein in die sitzende Stellung gewissermaßen. Ich muss los, habe ich dann vermutlich gesagt, um 2 Minuten später verlauten zu lassen, ich müsste mal langsam los. Da ahnte ich dann wohl bereits, dass es nichts damit werden würde. Und tatsächlich muss ich dann 3 oder 4 weitere Minuten später der Länge nach zurückgesunken sein auf das Sofa. Anders jedenfalls kann ich mir nicht erklären, dass ich bestimmte Bands bis heute nie habe spielen sehen, obwohl ich eine erkleckliche Anzahl an Tonträgern von ihnen besitze. Hätte mich rein theoretisch gestern etwa jemand zu einem Konzert der Sofasurfers eingeladen, ich hätte glatt abgesagt. Die Sofasurfers kann ich auch zu Hause auf dem Sofa hören, hätte ich patzig anmerken können. Oder etwas freundlicher, muss noch die Küche streichen. Mir wäre schon einiges mehr eingefallen, um in Wahrheit dann ganz entspannt auf dem Sofa Platz zu nehmen. Wobei sich zunehmend die Frage stellt, ob einem wirklich noch peinlich sein muss, was selbst Technomusik inzwischen als Auftakt jeglicher Handlung, wenn man so will, für sich entdeckt. On the Sofa. Mit diesem Downbeat-Track etwa beginnt der Franzose Matzak sein Bring Me the Moon betiteltes Album. Ein wahrhaft euphorischer, fast schon vermessen anmutender Albumtitel. Bring me the moon, bring mir den Mond. Tatsächlich aber gilt, wer nach den Sternen greifen will, der Sonne, dem Mond, der kann dies ebenso gut vom Sofa aus tun, wie vom Dach eines Hauses oder der Krone eines Baums. Now, here comes the music. Click, you even don't bother, the tube became sick. It On the sofa. On the sofa. We used to type this featuring films and so on. You're watching cartoons, you have a right idea. It's gone. On the sofa. You ready? Don't go so far. You ready? Talking about you're sitting and staring at her pretty boobs. Try to collect on your thoughts and cues. Sofa, Flughäfen, Brian Eno und The Black Dog. Mein liebstes Möbelstück ist das Sofa. Ja, auf dem Sofa. Ich lese, ich schaue fern, ich schaue an die Decke, ich höre Musik. Am liebsten übrigens solche von Brian Eno. Immerhin hat der Musik einmal mit Möbeln verglichen. Beide, so hat er sinngemäß gesagt, kann man nutzen, ignorieren oder aber als bloßen Hintergrund registrieren, zur Kenntnis nehmen. So geht es mir offen gestanden mit ihm, mit Brian Eno. Er begleitet mich mein Leben lang nahezu nun schon wie ein Möbelstück. Eine Holztruhe, die ich gelegentlich öffne und wieder schließe. Ein Sofa, auf dem ich mich genüsslich herumwälze, an dem ich bisweilen aber auch tagelang achtlos vorbeigehe. David Bowie, U2, Talking Heads, Coldplay und gefühlt 200 weitere, mal mehr, mal weniger bekannte Namen, mit denen Eno sich eingelassen hat. Dazu seine eigenen Werke, sein kurzzeitiges Mitwirken bei Roxy Music. Jede Aufzählung um Brian Eno herum hat den fürchterlichen Makel, dass sie nie vollzählig ist. Noch vor wenigen Tagen tauchte Eno stolze 3-mal in meiner Sendung auf, ohne dass ich auch nur einen Ton von ihm gespielt hätte. Zunächst gab es da das Lied einer niederländischen Disco-Band namens Lele. Number One Girl heißt der Song. Dem darin besungenen Mädchen werden textlich die tollsten Eigenschaften unterstellt. Unter anderem, wir werden das gleich hören, kennt sie neben Kate Bush eben auch Brian Eno. She's my number one girl, top of my list. She was made by the best, she's all of them hits. She's my number one girl, top of my list. She was made by the best, she's all of them hits. She got keys, she got drums, you can see where she's from. She got claps, she got bells, she gets happy when you can tell. Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Eamon Peck, Mr. Flaggio, Kevin Saunderson, Gino Socchio, and Hamilton, Bohanna. She's a playlist star. Sofa, Flughäfen, Brian Eno und The Black Dog. Lange Jahre übrigens sah und traf ich regelmäßig jemanden, dem es ging, wie dem gerade besungenen Number One Girl. Er kannte Brian Eno und war wie ich Journalist. Häufig trafen wir uns im Zug. Verächtlich streifte er dann mit seinen Blicken jeweils die Platten und CDs, die ich vor mir ausgebreitet hatte, um sie in Eile zu hören. Wenn ich ihn fragte, was er so treibe, fiel seine Antwort eigentlich immer gleich aus. Brian Eno, antwortete er kurz und bündig. Tatsächlich folgte dieser Kollege Brian Eno auf Schritt und Tritt. Er besaß dessen geheimste Telefonnummern und war weit vor allen anderen mit allem vertraut, was Eno sich anschickte zu tun. Und jedes Eno-Projekt diente ihm als Grundlage seiner Beiträge und Features, die er landauf, landab in unterschiedlichste Sender lancierte. Mich erstaunte, dass es sich von einer solch eindimensional ausgerichteten Arbeit leben ließ. Andererseits blieb mir natürlich nicht verborgen, dass Brian Eno bei der Vielzahl seiner Projekte für einen Journalisten tatsächlich so etwas wie eine echte Fundgrube an immer neuen Themen darstellte. Ich selber lernte irgendwann Roger Eno kennen, Brians Bruder. Der erzählte mir, Brian sei ein absoluter Geizkragen. Später hatte ich die Gelegenheit, auch Brian Eno eine Stunde lang, übrigens hier in diesem Studio, interviewen zu dürfen. Ich denke sehr gerne an dieses Gespräch zurück, an dessen Ende ich Brian die Aussage seines Bruders 1:1 vorspielte. Er, der kurioserweise bis heute nie Subjekt einer wie auch immer gearteten psychologisierenden Berichterstattung ist, sondern einzig auf sein konkretes Tun reduziert wird. Er also ein Geizkragen. Brian Eno hörte das, erkannte umgehend die Stimme seines Bruders und lachte schallend. Roger, sagte er, mein Bruder, ich liebe ihn. Sofa, Flughäfen, Brian Eno und The Black Dog. Diese Musik hier stammt von dem Kölner Produzenten Glitterbug, dessen neues Album Privilege grandiose Ambient-Welten im House-Techno-Kontext entwirft. Als ich Glitterbug vor wenigen Tagen mit einem Titel spielte, dachte ich nicht im Entferntesten an Brian Eno. Erst als ich gestern auf dem Sofa sitzend, womöglich auch liegend, mich zum wiederholten Male mit Eno beschäftigte, dämmerte mir ein möglicher Zusammenhang. Glitterbug, so nämlich war Anfang der 90er Jahre ein Film des Regisseurs Derek Jarman betitelt. Die Musik dazu stammte von Brian Eno und Jar Wobble. Dies alles während der fraglichen Sendung nicht wissend, hatte ich unmittelbar vor dem Glitterbug-Titel eine Musik aus dem neuen Album des Sheffield-Trios The Black Dog gespielt. Dort immerhin war die Referenz eindeutig. Music for Real Airports haben The Black Dog ihr Album betitelt, während Brian Eno bereits 1978 seinen Beitrag zum Thema Flughäfen leistete. Im Übrigen ganz ähnlich lautend: Music for Airports. Sofa, Flughäfen, Brian Eno und The Black Dog. Music for Airports. Oder ganz genau, Ambient One, Music for Airports. Erstmals nämlich wurde hier bei Brian Eno der Begriff Ambient in Zusammenhang mit Musik gewissermaßen als Albumtitel festgeschrieben. Der Hintergrund des Albums übrigens führt zum Flughafen Köln-Bonn. Dort hatte Eno Ende der 70er Jahre eine rund 7-stündige Wartezeit verbracht, innerhalb derer ihm offensichtlich genügend Zeit blieb, die kalte, stressbeladene Atmosphäre des Flughafens zu reflektieren, dazu die unentwegte Musikberieselung aus den Lautsprechern. Enos anschließendes Album ist der Versuch, dem öffentlichen Raum Flughafen einen anderen Anstrich zu geben. Einen von Wärme, Ruhe und Harmonie. Konkrete Befindlichkeiten Einzelner, die hier herumeilen, die von Schalter zu Schalter hasten, interessieren ihn weniger. Mir kommt es beim Hören seiner Musik so vor, als säße Eno unter der Kuppel des Daches und genieße als distanzierter Betrachter, ja, ich denke, er ist ein Betrachter, die sich anbahnende Fusion seiner Klänge mit den Bewegungen der zahllosen Akteure unter ihm hin zu einem großen Ganzen. Music for Real Airports. Das Album des Sheffield-Trios The Black Dog, soeben erschienen, wählt einen komplett anderen Ansatz. Erzählerisch begleitet es den Einzelnen wie mit einer Kamera auf seinem Weg von der eigenen Haustür hin zum Flughafen und öffnet entsprechend mit einem Titel namens M1. Gemeint ist ganz offensichtlich der Motorway One, der Leeds im Norden Englands mit London verbindet. Sofa, Flughäfen, Brian Eno und The Black Dog. Die weiteren Tracks des Black Dog Albums listen Stationen auf. Hindernisse, Schalter, Linien, Umstände, Verspätungen etwa. Und ganz persönliche Befindlichkeiten. Müdigkeit, Abgespanntheit. Es kommt zu ambienten Tonschwellen von wunderbarer Schönheit. Doch es mischen sich immer auch Stimmen hinzu. Realität, authentische Geräuschkulissen. 200 Stunden haben The Black Dog gesammelt. Und Synthesizer fräsen sich leise durch den musikalischen Raum, klingen wie dieser zarte Lärm, den weit entfernt stattfindende Reparaturarbeiten gemeinhin abwerfen. Beats tauchen auf, unterschwellig, schwer brütend wie in einem Dubstep-Track oder aber leise pochend wie der eigene Herzschlag. Flughäfen, dieses merkwürdige Sammelsurium aus Suchen, Warten, Winken, Wut und Freude, Angst, Kontrolle, Wiederkommen oder auch Verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Das letzte Lebenszeichen, ein unscharfes Bild, eine achtlos abgestellte Tasche, ein Rucksack. Flughäfen und auch Sofas. Eigenartig, wie wenig Widerhall. Zwei solch zentrale Plätze im Leben des modernen Menschen innerhalb der populären Musik erfahren. Die wenigen Beispiele freilich verdeutlichen, umso drastischer die Veränderungen, denen beide in all den Jahren unterlegen sind. Music for Real Airports zeigt, Flughäfen können ein beunruhigendes Pflaster sein. Und Sofas? Nach meinem Empfinden sind sie deutlich weicher geworden. Ob nun mit oder ohne Brian Eno. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talk-Radio mit Jürgen Domian. In dem Rucksack befanden sich unter anderem zwei auffällige T-Shirts. Ein naturfarbenes Baumwollshirt auf der Vorderseite mit dem Emblem der niederländischen Rockgruppe Behind the Sofa. Und ein solches schwarzes Shirt auf der Rückseite mit dem auffälligen roten Emblem Gruber. At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to see God in